Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Herzlich willkommen zur Mai-Sendung des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Yay, endlich mal wieder eine Live-Sendung. Wir sind alle total froh, hier zu viert im Studio stehen zu können. Und heute zum Thema der Karawane für das Wasser und das Leben zu senden. Wir haben ganz spannende Gäste schon im Vorfeld zu dem Thema interviewt, die vor Ort leben und auch noch einen Gast, den wir dann später noch ins Studio holen. Und all diese Menschen werden uns erzählen zu dieser Karawane, die in der Choluteca-Region in Mexiko stattgefunden hat, als Teil eines indigenen Widerstandes gegen die Ausbeutung von Trinkwasser, die seit 30 Jahren in der Region durch den Konzern Danone anhält. Im letzten Jahr gab es im Rahmen dieses Widerstandes eine Besetzung der größten Entnahmeanlage in der Region und die Karawane für das Wasser und das Leben hat jetzt im Zuge der Räumung dieser Besetzung und des Widerstands dagegen stattgefunden. Doch bevor wir in das Thema dieser aktuellen Problematik reingehen, wollen wir noch ein paar Fakten und vielleicht so spannende Gedanken zum Thema Wasser mit euch teilen. Es heißt ja so oft, Wasser ist Leben und Fließgewässer sind die Lebensadern unserer Landschaft und da steckt ganz viel Wahrheit drin, weil wir benötigen alle Wasser, um unsere Organismen, die ja zum großen Teil aus Wasser bestehen, am Leben zu erhalten und so sind wir als Menschen sowie auch als Tiere darauf angewiesen, Trinkwasser zu haben. Und tatsächlich nicht nur als Trinkwasser, sondern auch aus ökologischer Perspektive ist Wasser total spannend, weil Wasser ungefähr 5-mal so viele Arten, also aquatische Ökosysteme ungefähr 5-mal so viele Arten enthalten wie terrestrische Ökosysteme und eben auch im Zuge der Klimakrise besonders stark gefährdet sind. Was vielleicht manchmal so ein bisschen paradox erscheint, weil die Erde ja oft als blauer Planet bezeichnet wird, was sie ja auch ist. Wir haben unheimliche Mengen von Ozeanen und Meerwasser auf unserem Planeten. Und das ist tatsächlich auch schon Teil des Problems, denn circa 97 bis 98 Prozent des verfügbaren Wassers auf der Erde ist Salzwasser. Also in Meeren und Ozeanen gebunden, aber auch als salziges Grundwasser. Und dann nur die verbleibenden 2,5% sind tatsächlich Süßwasser. Und von denen wiederum sind dann auch ungefähr noch ein 3/4 dieser Menge in Eis und Permafrost gebunden. Also von dieser unheimlich großen Menge an Wasser auf unserem Planeten ist eigentlich tatsächlich nur 1% bis weniger als 1% für den Menschen als Süßwasser förderbar. Und weniger als 1%, weil ja auch nicht alles Grundwasser förderbar ist. Ne? Manches Grundwasser ist einfach in so unheimlich tiefer Tiefe, dass das für uns niemals erreichbar sein wird. Genau, also wir haben viel Wasser, aber am Ende auch nicht so viel Trinkwasser. Und das ist auch noch extrem ungleich verteilt auf unserem Planeten. Also insbesondere in den ariden Regionen gibt es halt eine totale Wasserknappheit, die im Zuge der Klimakrise auch immer drastischer wird. Während in den eher nördlichen Regionen oder nicht ariden Regionen der Welt das schon anders aussieht. Ja, und so kommt halt ökologische Bedingungen und Kapitalismus irgendwie zusammen, weil häufig in den Regionen, wo es wenig Wasser gibt, dieses Wasser auch noch ausgebeutet wird. Und ein ganz wichtiger Punkt bei der Ausbeutung von Wasserressourcen ist eben die Ausbeutung durch das Abfüllen in Plastikflaschen. Und das ist ja so ein ganz besonderes Thema, weil das Abfüllen von eigentlich gutem Quellwasser, was es irgendwo in der Region gibt, was Menschen einfach benutzen könnten in dieser Region, in PET-Flaschen, die dann hunderte bis tausende Kilometer weit über den ganzen Globus verschifft werden, damit dann andere Menschen diese PET-Flasche öffnen können, einen halben Liter Wasser trinken können, diese Flasche dann entsorgen können, ist einfach in allen Arten, in denen man darüber nachdenken könnte, absurd. Also diese Plastikflaschen sind einfach ein riesengroßer kapitalistischer Marketing-Trick, weil die sind teurer als das Leitungswasser, die haben irgendwie eine 3,5-mal so schlechte Umweltbilanz, die werden weniger kontrolliert als Leitungswasser. Also eigentlich in allen Aspekten schneiden sie schlechter ab als Leitungswasser. Und da ist dann ja auch ganz oft der Fakt, okay, ne, es gibt viele Menschen auf dieser Welt mit keinem guten Zugang zu sauberem Trinkwasser und die sind dann auf Plastikflaschenwasser angewiesen. Aber tatsächlich zeigen Statistiken, dass der Verbrauch von Plastikflaschenwasser im globalen Norden viel, viel höher ist als im globalen Süden. Also in den Regionen, wo Menschen eigentlich Zugang zu sauberem, gut kontrollierten und günstigen Trinkwasser aus der Leitung haben, gehen Menschen trotzdem diese Plastikflaschen shoppen aus irgendeinem Grund. Und es gibt tatsächlich nur ein Land der Welt, wo was im globalen Süden liegt und trotzdem viel Plastikflaschenwasser gekauft wird, also so viel wie im globalen Norden, und das ist Mexiko. Und das ist total spannend, weil, wie ihr vielleicht wisst, ja in Mexiko auch schon seit vielen Jahrzehnten so ein absoluter Turbokapitalismus betrieben wird und einfach die Ausbeutung von Mensch und Natur durch die Freihandelsabkommen mit den USA und die ganze Entwicklung des Kapitalismus in Mexiko einfach unheimlich gepusht wurde. Und so eigentlich Menschen, die trotzdem, die wenig Geld haben, trotzdem eben dieses Geld in Plastikflaschenwasser investieren, dadurch, dass eben die örtliche Infrastruktur so runtergerockt wird und dadurch, dass unheimlich viel Lobbyarbeit auch betrieben wird, um dieses Produkt anzupreisen. Genau, und da kommen wir jetzt schon langsam in die Region, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wir können also schauen, ne, wo kommt dieses Plastikflaschenwasser her? Das Plastikflaschenwasser kommt ganz oft aus Regionen, wo eben diese großen Player, Nestle, Danone, Coca-Cola, Pepsi und Unilever in den letzten Jahrzehnten für sehr wenig Geld sehr große Wasserreservoire und Landgebiete kaufen konnten, wo die Norm zum Umweltschutz leicht ausgehöhlt werden konnten und so eben für so lange Zeiträume diese Ressourcen auch gesichert werden konnten und in kolonialer Tradition privatisiert und ausgebeutet werden. Die Quelle, die wir uns heute anschauen, die in der Choluteca-Region in Mexiko liegt, wird durch Danone ausgebeutet. Also die eigentliche Firma heißt Bonafont, und aber Danone steht dahinter. Und Menschen vor Ort sagen, dass dort 1.641.000 Liter Wasser am Tag in Plastikflaschen abgefüllt wird. Ich habe vorhin mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir diese Zahl anschaulich und erlebbar machen können und haben uns überlegt, dass so ein Tankwagen 25.000 Liter Wasser laden kann und dass das 65.000 Tankwagen am Tag wären. Also eine unvorstellbare Menge. Wir konnten diese Zahl jetzt nicht nochmal weiter verifizieren, aber genau, die wurde in mehreren lokalen Quellen erwähnt. Und was auch erwähnt wurde, ist, dass dieses Unternehmen die gleiche Menge an Wasser ausbeutet jeden Tag wie die gesamte Stadtverwaltung, also der gesamte Rest der Stadt und die Bewohnerinnen der Stadt täglich. Und was auch berichtet wurde, ist, dass am 29. Mai letzten Jahres auf einem Acker in einem Dorf in der Nähe hunderte Quadratmeter von Boden um 20 Meter abgesackt sind, weil quasi die Wasserentnahme so massiv ist, dass ja, der Boden einfach abgesackt ist, weil da so viel Volumen gefehlt hat. Und na, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass in der Zeit der fortschreitenden Klimakrise, wo einfach jetzt schon Dürren das Leben von Millionen Milliarden von Menschen bedrohen, stiehlt dieser Konzern knappes Trinkwasser für private Gewinne. Und was wir hier nochmal ganz besonders hervorheben wollen, ist, dass es immer wieder indigene Menschen und indigene Kämpfe sind, die an den Frontlinien dieser Klimakrise stehen, weil diese Frontlinien ziehen sich einfach durch die koloniale Geschichte und handeln immer wieder von menschlicher und natürlicher Ausbeutung. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal erwähnen, dass die NGO Global Witness 227 Aktivistinnen zählt, die 2020 im Rahmen von Umweltaktivismus ermordet wurden. Und 3/4 davon sind in Lateinamerika umgebracht worden. Das sind also mehr als 4 Morde pro Woche und mehr als jemals in den Jahren davor. Und das, obwohl die Organisation davon ausgeht, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Umweltaktivistinnen noch deutlich höher liegt. Das war es zu einer kleinen Einleitung rund um das Thema Wasser. Und ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Interviews und viel Spaß mit der restlichen Sendung. Ja, auch ein herzlich willkommen von mir an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben. Wir haben, wie kurz schon angerissen, mit 2 Aktivistinnen aus Mexiko gesprochen, beziehungsweise uns mit denen in Kontakt gesetzt. Sie haben uns ihre Audios geschickt. Beide haben an der Karawane teilgenommen für das Leben und das Wasser. Und ja, wir hören jetzt gleich erstmal von Mathilde eine kurze Vorstellung und eine kurze Erklärung darüber, warum sie dort für das Wasser kämpfen und was ihre Betroffenheit ausmacht. Und ja, das hören wir jetzt erstmal, bevor wir weiter unsere Stimmen hier durch den Äther schicken. Muchos saludos. Les habla una integrante de la caravana por el agua y la vida, Pueblos Unidos contra el despojo capitalista. También participo en la organización Pueblos Unidos de la región Cholulteca. Seid gegrüßt. Hier spricht ein Mitglied der Karawane für das Wasser und das Leben, Vereinte Pueblos, gegen den kapitalistischen Raub. Ich bin Teil der Pueblos Unidos in der Region Cholulteca, Puebla. Hier kämpfen wir für die Verteidigung des Lebens, für die Verteidigung des Wassers und der Territorien. Seit dem 22. März 2021 haben wir die Schließung des Bonafon-Werkes erreicht, das Teil der Danone-Gruppe ist. Seitdem stellen wir einen gewaltigen Unterschied in der Verfügbarkeit von Wasser fest. Zuvor waren unsere Flüsse quasi trocken und seit der Schließung sehen wir, wie das Wasserniveau langsam wieder steigt. Das ist ein offensichtlicher Beweis, dass der Raub des Wassers durch Bonafon liegt, welches 29 Jahre in dieser Region ansässig ist. Es hat schrittweise die ganzen Böden der Region von Cholulteca ausgetrocknet. Zuerst haben wir versucht, durch Organisierung von Versammlungen, Demos und Petitionen Bonafon zum Schließen zu bringen. Aber wir wurden immer wieder ignoriert. Und am 8. August 2021 haben wir gemeinsam entschieden, in das Werk einzudringen und es zum Haus der Völker, Alte Pemecali, umzuwandeln. Dort haben wir unser Leben als Pueblos weitergeführt, durch Arbeiten mit Tieren, gemeinschaftliche Kommunikation, die Organisierung von Frauen und gemeinschaftlicher Gesundheitsversorgung. Und wir konnten feststellen, dass das Wasser als ganz klares Zeichen unseres Kampfes zurückkehrte. Am 15. Februar 2022 wurden wir in einer Großoperation durch staatliche, militärische Kräfte, der Polizei und der Nationalgarde geräumt. Hier sehen wir ganz deutlich, wie der Staat mit dem Unternehmen Hand in Hand arbeitet und das Volk unterdrückt. Wir organisieren uns weiterhin in Versammlungen und haben uns vernetzt mit Verbündeten, die in anderen Regionen das Wasser und das Leben verteidigen. Die Entscheidung ist für uns ganz klar. Wir werden nicht erlauben, dass dieses Unternehmen in unser Territorium zurückkehrt, um uns weiter das Wasser zu stehlen. Dieser Kampf hilft uns, beim Ausbau unserer Autonomie weiterzuarbeiten und die Aktivitäten, die wir in Altem Pemecali aufgebaut haben, führen wir weiter fort, bilden Räume, in denen wir unsere Autonomie weiter stärken, Projekte für die Gesundheit, die Bildung, der Kultur und auch der Landwirtschaft. Und wir kämpfen weiter. Para nosotros no solamente es importante luchar por el agua, sino que es fundamental, ya que el agua es la base de toda Es ist für uns fundamental wichtig, für das Wasser zu kämpfen, da das Wasser die Basis für unser Leben und unsere Arbeit ist. Wir sind auf dem Feld tätig. Wir pflanzen Mais, Kürbis und Bohnen an. Wir bauten auch schon Obst an, wie Pflaumen, Äpfel, mexikanischen Weißdorn und Pfirsich. Einige Jahre bevor Unternehmen wie Bonafon, Danone, Volkswagen und Ilsa sich hier niederließen und die Mehrheit der Leute lebte davon. Wir hatten eine gute Lebensqualität. Mit der Ankunft dieser Unternehmen nahm die Feuchtigkeit des Bodens ab. Und das verhinderte, dass wir weiter arbeiten konnten. Viele mussten in die Vereinigten Staaten auswandern, um überleben zu können. Dies führte zu einem Schaden an unserem sozialen Gefüge, welcher überall zu spüren war, und das ist schwer wieder gut zu machen. Das ist auch ein Teil unseres Kampfes. Die Verteidigung des Wassers bedeutet, das eigene Leben zu verteidigen, und das nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen. Große Unternehmen erkaufen sich ein Nutzungsrecht für das Wasser, welche die LandwirtInnen nicht bekommen können, um ihre Beete zu bewässern. Es ist für die LandwirtInnen unmöglich, so eine Konzession zu erhalten, die die Unternehmen mit Leichtigkeit bekommen. Wir kämpfen dafür, dass das endet. Nicht nur auf unserem Gebiet. Wir sehen diese Enteignung an allen Ecken. Die Karawane für das Leben hat uns bewusst gemacht, welches Ausmaß der Raub von Wasser annimmt und auch die große Machtgier, die dabei im Spiel ist. Wir werden weiterkämpfen für das Wasser und für das Leben. Es gibt keinen anderen Weg für uns, als das zu verteidigen, was unser ist. Als ursprüngliche Völker besitzen wir die Fähigkeit, unser Wasser zu verwalten, es zu pflegen, Bäume zu pflanzen und dem Wasser Raum zu geben. Die Unternehmen dringen in unsere Gebiete ein und das Einzige, was sie wissen, ist, wie man raubt, durch welche Rechtsmittel sie das Wasser legal enteignen und wie sie den Boden versiegeln können. Wir sehen, wie die Regierung alle Mittel einsetzt, um die Ambitionen dieser Firmen durchzusetzen. Und das werden wir weiterhin nicht erlauben. Das Wasser ist nicht nur unsere Lebensgrundlage, es ist auch Grundlage unserer Kultur, weil wir uns dem Landbau widmen. Dabei ist es unumgänglich, sich auf den Regen zu verlassen, aber eben auch auf Fließgewässer. Die Landwirtschaft ist die Grundlage unserer religiösen Praktiken innerhalb unserer Traditionen, die Teil unserer Weltanschauungen sind. Und auch das verteidigen wir mit unserem eigenen Leben. Wir werden so weit kämpfen, wie wir können, um das zu verteidigen. Und in diesem Kampf um das Leben werden wir nicht aufgeben, noch werden wir nachgeben. Por eso mismo también la defendemos con la vida misma. Estamos dispuestos pues a luchar hasta donde más se pueda para defenderla y no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar en esta lucha por la vida. أبوي علمني أصلي وأصوم وأعيش حياتي تبع كلام الرسول على الأقل للمرأة لازم تلبس الحجاب ما تكلمش مع رجالة تصاحب إيه ده عيب لازم تسمع وبتطيع أبوها أخوها وجوزها وتعيش كأنها عابد الرجالة الأسرة مين هو ده ربكم العايز اللي مال لما كل كلمة بتدمر والإنسان بيعذب وبيختسف وبيقتل ونساء أشوي أنا شنت وحددفع والحساب الحساب بتاع المجتمع ما بنتكلم ده راجل ودين اللي عايش يشفو الدم مين كل البني آدمين الديانة موجودة عشان تخدم حكومتها بس هيجي يوم المرأة هيوطون بثورتها Κοντά στο τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Είμαι γυναίκα που έφαγε στο Πακιστάν την πέτρα. Είμαι γυναίκα που πληρώνει για να γαμηθεί. Είμαι γυναίκα που βίασαν και αυτοκτονεί. Στέκω γυναίκα, κοντά στο τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Γυναίκα που πιάσε τώρα την πέτρα. Γυναίκα που πλέον δεν συγχωρεί. Για κάθε καταπίεστη με απειλή. Je rabourelle pour les femmes qui ne peuvent pas regarder tout sur le ciel. Pour toutes les mères qu'elles ont perdues, c'est qu'on s'en guerre. Je rabourelle pour celles qui vendent le corps pas cher. Elle est durable, elle est bien chère, je pour elle. Pour celles qui s'aiment, et pour moi qui n'ai pas des ailes. Et qu'on dessert, les mains en serre. Je rabe pour nous, on chante partout. En Grèce, en France et en Égypte. Toutes les femmes en équipe, je rabe partout. C'est quand j'y mets qu'un coup d'un me fait libre d'Arménie à bord de Imaginez qu'un peu de au Pakistan, des pétra. Imaginez qu'un peu plus d'un risque à la gamme et fée. Imaginez qu'un peu via sans qu'un autochtone. κοντά σου τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Είμαι γυναίκα που έφαγε στο Πακιστάν την πέτρα. Είμαι γυναίκα που πληρώνει για να γαμηθεί. Είμαι γυναίκα που βιάζαν και αυτοκτονεί. Στέκω γυναίκα, κοντά σου τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Γυναίκα που πιάσε τώρα την πέτρα. Γυναίκα που πλέον δεν συγχωρεί. Για κάθε καταπίεστη με απειλή. Κι όλη αυτή η κατρακύλα αφορά κάθε θρησκεία. Κάθε γυναίκα παίρνει μέρο στη δική τη ανοχή. Έτσι δεν ανεχόμενα με δουλά ούτε κυρία. Αλλάζω κοινωνία χτίζοντας δική μου εκδοχή. Αφού γεννήθηκα, το δεν θα αντέξω. Αφού γεννήθηκα στον κόσμο σας κερδίζω τη ζωή. Κρατώντας τάση εχθρική σου τι μ' αφήνεις την απέξω. Σε κάθε κομπλεξικό, ομοφοβικό και σεξιστή. Και σε σένα που θα είσαι πως είμαι υποχείριο σου. Και το χέρι σου σηκώνεις και τη βλέπεις όταν είσαι. Έμαθα να δίνω μάχη έναντι του άντρισμου σου. Στερεότυπο εχθρό που έμαθες να συντηρείς. Στην κουλτούρα του βιασμού απάντα με νιουναμένος. Νιουναμένος, νιουναμένος. Η όχι μας να ακουστεί από νότο ως το βορρά. Σαν κάθε μαύρη Δευτέρα που ταράζει τα νερά. Στέκω γυναίκα, κοντά στο τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Είμαι γυναίκα που έφαγε στο Πακιστάν την πέτρα. Είμαι γυναίκα που πληρώνει για να γαμηθεί. Είμαι γυναίκα που βίασαν και αυτοκτονεί. Στέκω γυναίκα, κοντά στο τι με θέλει, ποταγμένη από τη γέννα. Γυναίκα που πιάσε τώρα την πέτρα. Γυναίκα που πλέον δεν συγχωρεί. Για κάθε καταπίεστη με απειλή. Das war ein Song von dem Soli-Sampler Por la Vida. Der ist im Rahmen dieser Kämpfe und auch der Reise der Zapatistas letztes Jahr entstanden. Wenn ihr gerade eingeschaltet habt, heute geht es bei uns im anarchistischen Hörfunk um das Thema Wasser, um Wassergerechtigkeit und Kämpfe um das Wasser. Und wir zoomen heute rein nach Mexiko und schauen, was dort die Indigenen für Kämpfe führen, was sie aber auch für Erfolge haben gegen Großplayer wie Bonafont, das zu Danone gehört zum Beispiel. Gerade habt ihr vor dem Lied den ersten Teil des Interviews mit Mathilde gehört. Sie war Teil der Karawane für das Wasser und das Leben. Diese hat vom 22. März bis zum 24. April diesen Jahres stattgefunden und war Resultat von einer Besetzung von eben jenen, also Bonafont, Danone, Großplayern, die in der Region Cholulteca eben das Wasser wegnehmen und rauben und die Menschen dort halt auf dem Trockenen sitzen am Ende. Die Karawane ist durch 9 Bundesstaaten getourt und ging vom Nationalen Indigenen Kongress aus. Und es waren Menschen aus allen möglichen Ländern dabei und eben unter anderem auch Mathilde und Marina, die wir heute in unserer Sendung hören. Und Mathilde wird jetzt nochmal erzählen, sie war nämlich auch bei der Besetzung dabei letztes Jahr, die dann in das Haus der Pueblos, also Haus der Völker, umgewandelt wurde, also eine Stätte von Bonafont. Und sie erzählt, was auch seit der Besetzung letzten Jahr eben passiert ist. Und ja, einen kleinen Erfolg nochmal zwischendurch. Actualmente, pues, no se ha sacado ni una gota de agua desde el 22 de marzo del 2021. Momentan hat Bonafont nicht einen weiteren Tropfen Wasser klauen können, seit dem 22. März 2021. Und wir werden das weiter verteidigen, dass das auch so bleibt. Es ist nicht das einzige Unternehmen, das unsere Territorien bedroht. Auch Volkswagen oder ÖSA verschmutzen das Wasser, unsere Böden, die Erde. Es ist ein konstanter Kampf, den wir weiter verfolgen müssen. Denn nicht nur die Verfügbarkeit des Wassers, auch unsere Lebensqualität, die wir als Pueblos immer gehütet und beschützt haben. Diese Ausbeutung des Wassers wäre nicht möglich ohne das Zutun der Regierung, ohne das Handeln der Nationalen Kommission für das Wasser, welche CONAGUA heißt. Sie trägt die Verantwortung, denn sie vergibt die Bewilligung an all diese transnationalen Großunternehmen. Institución que se llama CONAGUA, que es la responsable de entregar concesiones de gran volumen a todas estas transnacionales. Außerdem haben wir Mathilde gefragt, die dort vor Ort in Altepimecali ist, was wir hier machen können in Europa. Und ja, und sie hat uns auch geantwortet, was für sie der Klimawandel bedeutet und was sie denkt, was hier auch zu tun ist. y bueno, por lo tanto alteran totalmente el clima. Nosotros entendemos que la alteración del clima no se limita solamente al territorio local, sino también se extiende como cadena pues a todo el mundo. Wir verstehen, dass die globale Erwärmung sich nicht nur lokal auswirkt, sondern sich wie eine Kette auf der ganzen Welt ausweitet. Und das führt beständig zu Klimaerwärmung und hat Konsequenzen für alle Territorien auf der ganzen Welt. Deswegen erachten wir es als unumfänglich, uns in unseren Kämpfen zusammenzuschließen, nicht nur in unserem Land, auch mit anderen Ländern, wie in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, in Europa, dort wo ihr seid, welche sich bewusst machen, dass der Schoß dieser transnationalen Großunternehmen in ihren Ländern ist, welche sich durch den Raub bereichern und Schaden anrichten, der uns letztendlich alle betrifft. Wir haben erlebt und wissen, dass es an all diesen Orten auch Widerstand und Organisierung gibt, um diese Unternehmen und ihre Verbrechen zu denunzieren. Deswegen werden wir weiter appellieren an unsere Schwestern und Brüder in Europa. Informiert euch, was durch die Unternehmen aus euren Territorien hier für Schaden angerichtet wird. Sozialer und ökologischer Schaden. Dass sie sich dagegen aussprechen und sich organisieren, wie es unsere Companeros der CNI, Nationalen Indigene Rat, unsere Verbündeten wie Zapatistas und unsere Sprecherin Mario Chui immer gesagt haben, dass der einzige Ausweg, dieses Desaster zu beenden, welches der Kapitalismus geschaffen hat, die Organisierung ist. Anstatt zu fordern oder etwas zu verlangen, ist dies ein Appell, dass ihr euch an euren Orten organisiert. Gemeinsam können wir diesen Kapitalismus bekämpfen, der den Tod von allen Seiten bedeutet. Und nur genau so, gemeinsam haben wir gesehen, mit der Karawane, dass wir Wege finden können, um das Wasser, das Leben, die Territorien zur Verteidigung für all die zukünftigen Generationen. Todos juntos podamos combatir a este sistema capitalista que nos está imponiendo la muerte en todos lados y que solo así juntos, y ya lo vimos con la caravana, solamente juntos podemos dar pasos para la defensa del agua. Y de la vida, y del territorio, y de las futuras generaciones. Und das war Mathilde, die ihr gerade gehört habt, die an uns auch appelliert hat, dass wir uns hier organisieren müssen, damit die Kämpfe auch dort vor Ort wirkmächtig sind, dass wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben müssen. Und genauso wie Mathilde uns ihre Meinung und ihre Erfahrungen geschildert hat, konnten wir auch mit Marina sprechen. Sie ist eben auch in Alte Pimekali, dort wo das Werk von Bonafont besetzt wurde, organisiert und hat an der Karawane teilgenommen. Und vor allem haben wir sie nochmal gefragt, wie sie die Karawane genau wahrgenommen hat, was sie eigentlich gemacht haben, wie können wir uns so eine Karawane überhaupt vorstellen, die sind ja auch getourt. Und dann wird sie noch erzählen, wie so die Stimmung während der Karawane war. Jetzt hört ihr Marina. Pues para la gente que no conoce la caravana, pues éramos como varios carros, ¿no? Como que un autobús y für die Menschen, die die Karawane nicht kennen. Die Karawane bestand aus diversen Autos, einem Bus, einigen Kleintransportern. Und wir waren ungefähr 70 Personen. Manchmal mehr, manchmal auch nur 40. Einige waren die ganze Zeit dabei. Und abhängig davon, wo wir waren, waren wir mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln unterwegs. Jeden Tag sind wir zu einem Pueblo gefahren, einer Gemeinde, und dort begannen wir damit, ihnen zuzuhören. Etwas sehr Wichtiges an dieser Karawane war unsere Absicht, uns zu vernetzen, uns zu sehen, uns zu umarmen und uns dann auch zuzuhören. So haben wir uns solidarisiert. Nur mit dieser Verbindung konnten wir beginnen, uns zu verbrüdern und verschwestern und wirklich damit beginnen, gemeinsam zu gehen und uns zusammen etwas aufzubauen. Das ist essentiell, um weiterzumachen. Wir waren in so vielen unterschiedlichen Orten und indigenen Gemeinden. Wir haben die Compas Nahuas besucht, die Otomis, die Mazatecos, Triquis, die Zapotecos und viele andere Gemeinden. In jeder Gemeinde haben wir verschiedene Probleme angehört. Zum Beispiel in der Sierra Norte von Puebla, in der die Compañeras Totona Cruz leben. Dort gab es Wasserkraftprojekte, die sie stillgelegt haben. Außerdem sind sie im Widerstand gegen Walmart und es gab dort auch Bestrebungen, Öl abzubauen und weitere Bedrohungen durch Fracking. Aber die Pueblos dort sind stark und organisieren sich. In der Region der Totona Cruz vereinen sich viele der Pueblos. Sie bilden eine große Versammlung, um gemeinsam zu schauen, wie sie zusammenarbeiten können. Wir haben die Ausbeutung von Wasser gesehen. Wir haben die Gentrifizierung gesehen. Gesehen, wie es ist, wenn eine Stadt wie ein Krebs sich einen Berg einverleibt. Wie die sogenannten Entwicklungsprojekte den Berg mit grauen Gebäuden zerlegen. Und wie auch das Wasser beeinflusst. Wir haben die Verschmutzung der Flüsse gesehen, wie die Flüsse nahe einer Müllhalde aussehen, ganz dunkel und schwarz, weil sie so verschmutzt sind. Wir haben auch Leichname von Ermordeten gesehen, weil die schlechte Regierung die VerteidigerInnen des Lebens umbringt. Sie denken, dass sie durch die Ermordungen auch den Widerstand töten. Aber in diesen Fällen haben sie eher Stärke gesät und so kämpfen wir noch stärker weiter, weil sie uns niemals zum Schweigen bringen werden. Außerdem haben wir auch Repressionen durch die Polizei erlebt, wie sie versuchen, uns dadurch zu spalten. Wir haben schreckliche Arbeitsbedingungen gesehen, haben den Kampf um Wohnraum, den die Gemeinschaft der Otomis kämpft, miterlebt. Ein so starker und würdevoller Kampf in der Ciudad de Mexico. Das zeigt uns, dass auch in Städten Autonomie aufgebaut werden kann. Wir haben so viel sehen können durch die Karawane. Aber vor allem haben wir entgegen all der Zerstörung, Gewalt und Tod das Leben gesehen. Wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn die Pueblos Nein sagen. Das hat uns sehr bestärkt. Wir haben so viel gelernt, Stärke, Würde, und das bewegt uns. Pues también vimos la represión de la policía, vimos cómo dividen, vimos condiciones de trabajo terribles, ¿no? También vimos las viviendas, ¿no? Cómo es que, pues, la lucha por la vivienda que lleva la comunidad otomí, una lucha tan digna, una lucha tan fuerte dentro de la Ciudad de México, que muestra que la autonomía sí se puede construir dentro de la ciudad también. Entonces vimos mucho dentro de la caravana, pero vimos sobre todo frente a toda esta destrucción, toda esta muerte, toda esta violencia, lo que vimos era la vida. Vimos cómo es que los pueblos decían no. También nos fortaleció mucho, aprendimos mucho, la fuerza, la dignidad, eso se pues mueve a uno, digamos. ¿Cómo estuvo el estado de ánimo? Pues tengo pocas palabras, ¿no? Para explicarlo, pues había una fuerza, pero bien, bien chingona, ¿no? Porque es wie war unsere Stimmung während der Karawane? Mir fehlen die Worte, um das zu erklären. Es gab so eine starke Kraft. Man kann diese Würde und die Kraft eines Compañero nicht mit Worten beschreiben. Wie die eines Compañero in Guerrero. Sie wissen, dass sie Kräften trotzen müssen, den mächtigsten auf der Welt, dem organisierten Verbrechen, den Drogenkartellen, transnationalen Unternehmen, der Regierung. Und sie wissen, dass all diese sie tot sehen wollen, sie umbringen wollen. Und trotz dessen kämpfen sie, weil sie ein aufrechtes Leben führen. Wir wollen nicht auf den Knien leben. Die Stärke der Otomi-Frauen, die ihre Neugeborenen während der Karawane auf dem Rücken trugen, sie brachten ihre Stärke und ihre Geschichte mit. Eine der Compañeras führte als ein Geschenk ein Ritual durch, wo wir alle uns zusammen uns an den Händen hielten, dass all die Gewalt und Verdammnis von unseren Territorien verschwinden soll. Wir waren dort in einem Kreis, ähnlich wie in einem Schneckenhaus. Das war so ein bisschen wie eine Art Reinigung. Das hat die Stimmung sehr gehoben. Für mich war die Teilhabe an der Karawane etwas sehr Starkes und das hat mich sehr beeinflusst. Beeinflusst hat mich die Zeit mit meinen Compañeras und den Alten zu verbringen und von ihrer Weisheit zu lernen. Ich schätze diese Momente und Minuten sehr. All die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und ich bedanke mich bei all den Compañeros, die uns empfangen haben auf dieser Karawane, die uns unterstützt haben, die uns umarmt haben und wir uns verbrüderten und verschwestert haben. Ihr Essen geteilt haben, auch wenn wir wissen, dass das auch manchmal in diesen Territorien sehr schwierig ist. Und diese Solidarität. Wir sind nicht wie die Regierung. Wir machen keine leeren Versprechen. Wir geben unser Wort, dass wir Geschwister sind. Und so werden wir in unseren Kämpfen voranschreiten. Juntos hermanarnos y juntos decir vamos a construir y sentarnos a su lado y comer, ¿no? Que gracias por, pues les decimos gracias por habernos dado pues su comida, ¿no? Que sabemos que a veces en estos territorios pues está difícil, ¿no? Y esa solidaridad. No somos como los gobiernos, no somos los como los gobiernos que hacemos promesas, ¿no? Nosotros damos nuestra palabra que somos hermanos, somos hermanas, hermanoas y vamos a seguirle, ¿no? En esta lucha. Tell me, what are you fighting for? What are you willing to die for? How far are we going to go to get the world that we dream of? Are we just talking the talk? Or are we ready to walk the walk? Oh, I'm ready to walk with you. I'm ready to fight with you. And if it was easy, freedom, your life. Some of our friends have already died for this. Many burn out and others are sent down. Well, I've got your back if you've got mine. I'm ready to struggle. Bevor wir zum nächsten Teil übergehen, Marina hat gerade kurz erzählt, wie die Stimmung bei der Karawane so war und dass sie kaum Worte findet, diese zu beschreiben, weil es irgendwie so eine starke Kraft gegeben hat, wie zu sehen, wie alle kämpfen und wie sich Menschen vereinen und zusammenkommen. Und zum nächsten Teil geht es nochmal spezifisch darum, wie es auch für sie war und wie es generell ist, als indigene Frau zu kämpfen, also was sozusagen der Kampf gegen das Patriarchat auch nochmal bedeutet. Siempre, como en todos los espacios, pues ha habido, digamos, también lo difícil, ¿no? No todo es fácil. Pues nosotros sabemos que también como mujeres en esta lucha tenemos la doble lucha, ¿no? Tenemos la lucha en defensa del territorio, tenemos la lucha... Wie auch in allen anderen Bereichen sprechen wir über die Schwierigkeiten. Nicht alles ist einfach. Wir wissen, dass wir als Frauen, die kämpfen, einen doppelten Kampf führen. Wir kämpfen für die Verteidigung unserer Territorien, für das Leben. Aber dieser Kampf richtet sich auch gegen das Patriarchat und das haben wir natürlich auch innerhalb der Karawane erlebt. Die Frauen standen oft an vorderster Front und ohne sie hätte es diese Karawane nicht gegeben. Die Frauen sind die, die uns zu essen gegeben haben und im Bereich Gesundheit waren auch nur Frauen organisiert. In puncto Sicherheit in Bezug auf Kommunikation war auch die Mehrheit Frauen. Wir wissen, dass die Frauen ein wichtiger Bestandteil dieses Kampfes sind. Und gleichzeitig wurden wir auch manchmal schlecht behandelt. Zum Beispiel wurde uns nicht auf gleiche Weise zugehört und das haben wir dann auch gesagt. Und wir sagen ihnen das immer, dass sie weiter gegen ihr Machotum arbeiten müssen, weil wir es nicht sein lassen werden und weitermachen, uns gegenseitig zu bestärken und uns zu organisieren. Kein Ort ist von diesem Thema befreit. Deshalb gibt es diese Arbeit. Und es gibt auch Orte, oder wo sie an sich selbst arbeiten können. Pues nosotros no nos vamos a quedar y nos vamos a seguir fortaleciendo y como mujeres vamos a seguir fortaleciéndonos, seguir organizándonos. Y ningún espacio es perfecto, pero pues sí hay ese trabajo y sí hay ese espacio para que ellos también trabajen lo suyo, ¿no? Para apoyar a la lucha de los pueblos, pues primero, ¿no? Como que estén al pendiente, porfa, ¿no? Como pues nuestros compañeros todos en todas partes, ¿no? Pues están siendo chingados. Als erstes ist es wichtig zu begreifen, dass ihr nicht besorgt sein müsst um all unsere compañeros, wenn ihr uns Pueblos unterstützen wollt. Unsere Compañeros auf der ganzen Welt sind durch dieses System dem Tod geweiht, weil sie so viel tun, um diesem System zu trotzen. Sie wollen uns unterdrücken, uns verschwinden lassen, uns umbringen und wollen uns kriminalisieren, was ja auch bereits getan wird. Was wir wirklich wollen, ist, dass ihr das Sprichwort fühlen könnt. Greifen Sie einen von uns an, antworten wir alle. Und wie ich bereits gesagt habe, darf das nicht nur reaktionär geschehen. Das wäre super und könnte viel Druck ausüben. Wenn die Regierungen hier wissen, dass sie von allen Seiten ständig beobachtet werden und dass ihr wirklich organisiert seid, dann werden sie viel stärker darüber nachdenken, bevor sie uns angreifen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch organisiert und stärkt und dass ihr eure Autonomie aufbaut. Das ist wichtig. Und auch, dass ihr euch fragt, was kommen wird in Bezug auf den globalen Kontext. Es ist ebenfalls wichtig, dass ihr Dinge veröffentlicht. Wir haben hier einige Webpages oder Facebook, denen ihr folgen könnt. Es gibt dort La Flor Periodico oder auch die Seite mit dem Namen Maria Concepción Zacatepec. Das sind zwar Seiten von hier aus Altepel Mekali, aber sie veröffentlichen alles rund um die Karawane, weil es wichtig ist, das weiter zu verfolgen. Dann gibt es da noch die Seite der Otomi, Otomis en Resistencia y Rebeldía, auf Facebook. Generell gilt es, aufmerksam zu bleiben, was in all den Gemeinden passiert, die wir als Karawane besucht haben. Auch bei den Compas von Zipoc en Guerrero müssen Prozesse der Autonomiebildung dauerhaft unterstützt werden. Es gibt auch öfters mal Gruppen, die Geld spenden. Aber das ist wie mit den NGOs. Das schafft Abhängigkeiten. Und das stärkt uns nicht. Wir werden auch mitverfolgen, was bei euch passiert. Ihr könnt uns kontaktieren, mit uns ins Gespräch kommen, uns Dinge schicken. Also bleibt dran, wir sind mit euch. Wir sagen, euer Kampf ist auch unser Kampf. Und wir werden auch weitermachen und uns mit diesem System des Todes konfrontieren und Leben aufbauen. Also habt vielen Dank, compañeros. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke für alles. Und das Teilen. Y siempre lo decimos y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir enfrentándonos a este sistema de muerte y vamos a construir la vida. Entonces, gracias, compañeros, gracias por escucharnos, gracias por todo, por compartir y pues ahí estamos siempre. Feministas, naturaleza y vida, es el aire que respiro cada día agradecida, es el agua cristalina que me guía, es el radical esencial como tu risa. Llegó el momento de vivir sin miedo, hacer justicia porque libres nos queremos. La vida es baile, es un goce que no tiene precio, y al que intenté comprarla se lo come el fuego. Estoy perdidamente enamorado del instante, mi diosa, tú la encuentras en cada detalle. Somos el río que encontró su cauce. Somos humanos entre muchos animales. Sigo viajando sin dilema porque no hay frontera. Me curo con las hierbas que sembró mi abuela. La luna me mantiene alerta. Mis piernas siguen firmes de tanta bicicleta. Somos música en el aire. Soy la canción que cantó mi madre. Se acabó la guerra, mira las estrellas. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk. Ihr habt gerade zwei Interviews gehört und wir wollen jetzt nochmal ins Gespräch kommen, vor allem über das Thema Wassergerechtigkeit und wie wir hier in Deutschland auch unterstützen können. Und dafür haben wir uns nochmal einen Interviewpartner in die Leitung geholt. Kannst du uns hören? Ja, ich kann euch gut hören. Perfekt. Vielen Dank. Wir freuen uns. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin gerade in der Leitung von Leipzig aus, wo ich sitze, also gar nicht weit weg. Und ich heiße Simon, bin schon seit 5 Jahren vielleicht in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland organisiert und war jetzt den Winter über in Mexiko unterwegs und habe eben da viel Zeit mit dem Kompass aus Alte Pemecali verbracht. Und ehrlich gesagt hat es mich gerade so richtig krass gerührt und bewegt irgendwie, die jetzt nachdem ich einfach sie schon eine Weile nicht mehr gehört habe, gerade so im Radio zu hören. Also Matti und Marina, und es ist irgendwie so voll, ja, besonders so jetzt, dass es nicht mehr nur so abstrakte Stimmen sind, sondern dass es einfach so Freundinnen von mir sind. Und plötzlich dann die wieder hier in Deutschland im Radio zu hören, hat mich echt irgendwie gerade ganz schön umgehauen. Das ist, freut mich sehr zu hören, auf jeden Fall. Und du warst letztes Jahr bei der Besetzung dort. Und wir haben jetzt der Besetzung ja gar nicht so viel Raum geben können. Es ging jetzt vor allem um die Karawane. Und ja, ich glaube, es wäre voll cool zu hören, wie war das für dich da bei der Besetzung zu sein, Alte Pemecali, auch irgendwie mit dem Kontext da hier so weit her angereist zu sein und mit auch der Rolle, die wir vielleicht hier auch haben und der Verantwortung? Für mich war es, ja, hammer besonders und irgendwie auch so ein Privileg, dort das Vertrauen zu bekommen, da dabei sein zu dürfen. Und irgendwie, ich habe da eine Weile mitgewohnt, habe da tatsächlich auch Corona bekommen und habe meine Corona-Quarantäne da verbracht und habe in Mexiko es insgesamt total schwer gehabt, einfach auch so mit diesem Thema von, ich bin als Tourist da, ich bin weiß, ich bin, habe hier eine deutsche Staatsbürgerschaft, habe irgendwie einen ganz anderen Kontext und das war echt richtig schwierig für mich und es hat sich, war ganz anders, als ich mit den Leuten in Alte Pemecali immer war und einfach gelebt und mich auch politisch organisiert habe, weil ich da so gemerkt habe, da hat dieses Ich aus Deutschland, ihr aus Mexiko einfach eine viel kleinere Rolle gespielt, sondern wir waren einfach Genossinnen, die gemeinsam gelebt und politisch so versucht haben, Sachen auf die Beine zu stellen. Und das war für mich eine total bewegende Erfahrung. Ich habe dann auch mit vielen viel in Plenars gesessen und irgendwie Telefonkonferenzen und so gehabt. Aber das war ja besonders für mich, da so eintauchen zu dürfen. Und ich weiß nicht, wobei ich würde erstmal noch die Frage an dich zurückgeben und dann vielleicht noch mehr auf so dieses Thema, was heißt eigentlich aus Deutschland, so mich da drauf zu beziehen und dort zu sein. Oder ja, vielleicht eingehend, bin mir auch gerade unsicher. Ja, das ist super gut und spannend, was du erzählst. Genau darauf wollen wir nämlich ja auch jetzt hinaus, so als Ausleitung der Sendung. Wir sind hier zu viert im Studio und würden gerne mit dir sozusagen alle so ein bisschen ins Gespräch kommen darüber, was können wir von hier aus tun. Wir haben jetzt schon von beiden gehört, von Mathilde und Marina, dass es darum geht, sich hier zu organisieren und auch dieses Gefühl dafür zu entwickeln, dass wenn ein Mensch dort irgendwie angegangen wird, dass es uns alle berührt und dass wir alle aktiv werden, nicht nur reaktionär solidarisch sind, sondern auch proaktiv solidarisch sind. Und deswegen würde ich dir erstmal nochmal gerne da das Wort übergeben. Was sind so deine Perspektiven? Und dann gerne nochmal hier ins Studio auch an meine KollegInnen vom Anarchistischen Hörfunk. Also für mich ist so jetzt mit dieser Erfahrung von dem letzten halben Jahr ein großer Schlüssel dieses wirklich gemeinsam im Austausch sein. Also auch über Ländergrenzen hinweg. Und gemeinsame internationalistische Strukturen aufzubauen. Und da haben wir es immer mit zu diesen postkolonialen Perspektiven und Fallstricken zu tun und die so mitzudenken. Also es ist halt, wir kommen ganz selten hier in Deutschland, oder wir kommen immer in Deutschland wieder in diese Rolle, dass wir für Menschen woanders reden und denken und hier dann die Ressourcen und Entscheidungen verwaltet werden und wir dann auch woanders so einseitig kommen und gehen. Und ich glaube, da ist es für mich ein voll der Schlüssel, zu gemeinsam zu überlegen, einfach mit Menschen aus anderen Teilen der Welt und zu organisieren, wie und zu fragen, wie kann ich hier Verantwortung übernehmen und deshalb im Dialog gemeinsam rauszuarbeiten. Und das fand ich auch so was total Bewegendes jetzt in dieser Organisierung rund um die Karawane, dass es plötzlich hier in Deutschland nicht mehr nur Aktionen gemacht wurden aus so einer Abstraktion heraus von, okay, wir wollen uns solidarisch mit Menschen im globalen Süden zeigen und deswegen skandalisieren wir Sachen, die da passieren, sondern einfach die Leute aus Mexiko in Deutschland angefragt haben und gesagt haben, hey Leute, könnt ihr eigentlich auch mal ein paar Aktionen dazu zu machen? Und dann die Leute in Deutschland gesagt haben, ja, was hättet ihr denn gerne? Was stellt ihr euch überhaupt vor? Und dann so ein Austausch in Gang kam. Und dann hier einfach mit diesem Wissen und mit diesem Gefragthaben und diesem Dialog, der stattgefunden hat, dann politische Arbeit stattfinden konnte. Und das ist, finde ich, so, bricht total irgendwie auch diese Rollen auf, in denen das sonst so stattfindet, von wir hier, die dort, sondern es ist so ein gemeinsames Organisieren und ein gemeinsames Kämpfen. Und ich finde auch diesen Satz so, genau, dieses Bild so stark von, wenn irgendwo eine Person angefasst wird, dann reagieren wir alle, weil wir fühlen uns gemeinsam da verantwortlich und betroffen. Also erstmal vielen Dank, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Was ich mich so gefragt habe, also dass dieses Thema meiner Meinung nach nicht so richtig präsent ist, also beziehungsweise ich nehme das nicht so richtig wahr, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung gerade genau diesen Kampf so auf den Fahnen hat. Und du hast ja gerade schon so erwähnt, dass es so in einem Austausch mit den Menschen vor Ort stattfinden sollte, wie der Protest aussehen kann. Aber ich habe mich halt gefragt, es gab ja auch so in den 90er Jahren oftmals so solche Pressure-Campaigns, sprich, dass die Unternehmen nicht nur direkt angegriffen wurden in Form von allen möglichen Störaktionen, sondern dass da ein Riesenaufgebot an Recherche durchgeführt wurde, wer beliefert wen, wie sind die ganzen Strukturen aufgebaut, wie ist das Unternehmen dann nun in dem Moment abhängig von wem und das dann so gebündelt auf dem Schirm zu haben. Weißt du, ob es irgendwie solche Gedanken in diese Richtung gibt? Also jetzt im Hinblick auf Danone von Deutschland aus nicht. Was, glaube ich, dem am nächsten kommt, ist gerade die Arbeit, die Recherche AG zum Tren Maya macht, die dort einfach sehr umfangreich recherchiert, wie die Deutsche Bahn in das Tren Maya-Projekt involviert ist und das zum einen in Deutschland auf Deutsch zugänglich macht, aber dann diese Information auch in Mexiko zugänglich macht und versucht daraus so eine Kampagne zu fahren, die dann aber auch wieder rückgekoppelt ist mit dem Organizing-Prozess, der dort in Mexiko passiert. Das finde ich auch voll das besondere Beispiel für so internationalistische Arbeit, zumal diese Recherche AG hier in Deutschland arbeitet, aber auch Leute aus Mexiko Teil dieser Recherche AG sind. Das heißt auch so eine internationale Struktur ist, die da gemeinsam recherchiert und arbeitet. Und hast du vor, nochmal dahin zu fahren oder ist die Art, wie du diesen Kampf jetzt gerade unterstützt, eher von hier aus? Was ist da deine Perspektive? Also ich glaube, Klimaaktivistinnen allgemein haben es ja nicht so leicht mit Flugreisen. Das ist so ein bisschen das Dilemma im Internationalismus. Aber ich glaube einfach, dass wir dieses in Beziehung sein und uns auch real sehen und nicht nur in Telefonkonferenzen total wichtig ist. Und als Abschlusskommuniqué dieser Karawane haben die sich vorgenommen, dass sie Escuelitas, also kleine Schulen, für soziale Bewegungen in Mexiko gründen wollen, in den Communities, um einfach die Kämpfe sichtbar zu machen. Für Menschen aus Mexiko, aber auch international. Und ich bin mit einer Gruppe gerade dabei, hier in Deutschland einen Seminarort für politische Bewegungen aufzubauen. Und ich hätte irre Lust, das da ein gemeinsames Netz draus zu machen, mit den Compas in Mexiko zu sagen, hey, wollen wir nicht einfach das als was Internationales denken und einfach hier in Europa auch als Teil dieses Netzes solche Bewegungsorte aufbauen. Und das ist so, also da habe ich schon erstmal eine total positive Resonanz dann von eben Matti, die auch im Interview dazu hören war, bekommen. Und das ist so das, wo ich Lust hätte, eigentlich nächsten Herbst, Winter wieder nach Mexiko zu reisen, um eben an diesem Projekt gemeinsam weiterzuarbeiten. So ein internationales Netz von Seminarorten, Lernorten für internationale, aber auch deutsche und mexikanische Bewegungen. Deswegen, ja, ich würde sehr gerne wiederkommen, zumal jetzt es einfach nicht nur ein Land oder politische Arbeit ist, sondern da einfach diese ganzen Beziehungen gewachsen sind, wo ich einfach allen auch gesagt habe, Leute, ich sage jetzt hier Tschüss, aber ich komme auf jeden Fall wieder. Das ist auch was ganz Besonderes, finde ich, daran, dass dadurch, dass wir Menschen kennenlernen, werden diese Kämpfe real und fühlen wir mit. Und wenn wir von der Betroffenheit oder von eben Verletzungen erfahren vor Ort, dann trifft das uns, dann können wir das fühlen. Und dann ist es nicht so abstrakt wie eine Nachricht in der Zeitung oder auf Twitter oder in sonstigen Medien. Voll. Und das macht uns ja auch handlungsfähiger, weil wir auch das ja fühlen und es ist nicht mehr so ein, okay, es passiert immer Schlechtes auf der Welt und wir sind damit täglich konfrontiert, sondern unsere Freunde, unsere irgendwie Kompass, die wurden angegriffen und wir möchten jetzt auch was machen. Ja. Aber das ist auch ein großes Privileg, denke ich, ne, dass dieser Kontakt da ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Voll, und das ist für mich auch so das Schöne zu sehen, dass das was ist, wo ich ja auch wieder wo angeknüpft habe. Ich wäre nie dort gewesen ohne den Besuch der Zapatisten in Deutschland. Wir haben die dann im Rückzug, also als Retoure haben wir die dort besucht. Und jetzt ist dann auch wieder eine Delegation aus Lützerath hingereist und die wiederum laden jetzt Leute aus Mexiko ein, die hierher kommen werden noch diesen Sommer, Herbst. Und ich glaube, so diese Beziehung, die jetzt aber auch so in der Struktur eingefasst werden und so weiter gepflegt werden, sind halt unheimlich wertvoll und wichtig für diese internationalistische Bewegungsarbeit. Ja, dann mit Anbetracht der Zeit und dass wir nochmal kurz ein kleines Resümee für die Sendung basteln jetzt gleich. Danken wir dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich habe so überlegt, vielleicht könnten wir wenigstens trotzdem alle aufrufen, keine Sachen mehr von Danone zu konsumieren. Wäre vielleicht schon mal so ein erster Schritt. Ja, Alpro zum Beispiel, ja, genau. Ist auch Danone. Ja, da denkt man tut es richtig und ernährt sich vegan und dann kauft man doch das Falsche. Ja, so leicht ist es nicht. Nee, so leicht ist es wirklich nicht. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so spontan irgendwie Zeit hattest, heute bei uns live in der Sendung dabei zu sein. Und toll, dass du diese Arbeit machst, dass du diese Reise gemacht hast. Und ja, vor allem danke auch an Marina und Mathilde, die uns jetzt natürlich nicht hören, aber die ihre Worte hier in die Sendung mit reingegeben haben und uns da so viel Informationen mitgeteilt haben, mit so viel auch Herz und Verstand und... Genau. Ja, und vielen, vielen, vielen Dank euch fürs Machen dieser Sendung. Und Mathilde und Marina werde ich einfach nachher noch schreiben und ihnen das erzählen, dass sie jetzt gerade im Radio zu hören waren. Das ist sehr schön. Voll gut. Ja. Ja. Danke euch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. So, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer ersten Live-Sendung seit Ewigkeiten und es hat ganz viel Spaß gemacht, hier zusammen im Studio zu sein mit allen Gästen von nah und fern, die mit uns ihre Gedanken zur Karawane für das Wasser und das Leben geteilt haben. Wir haben gesprochen über transnationale Konzerne, die lokale Trinkwasserressourcen ausbeuten. Wir haben darüber gesprochen, dass Plastikflaschen Wasser in every single way totaler Quatsch ist und diese riesigen Gewinnspannen, die damit erzielt werden, zu Lasten von Menschen im globalen Süden gehen und es eben vor Ort den Menschen und Tieren fehlt, das Wasser und das Wasser Leben ist und der Kampf um das Wasser, der Kampf für das Leben ist und von diesem Kampf haben uns starke Menschen erzählt. Ihr könnt das gerne nachhören auf a-dresden.org oder auf freie-radios.net. So viel von uns. Schreibt uns gerne eine Mail at ahat.systemli.org. Ansonsten wünschen wir euch einen widerständigen restlichen Mai und wir sehen uns am 11.06. in Annaberg-Buchholz gegen die Abtreibungsgegner, gegen die Fundis. Bis dahin.